بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومزل الشرك بقهره، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم، نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، demain weiter mit der Vortragsreihe eine Reise ins Jenseits. Und wir sind angekommen bei, wir machen jetzt heute das Thema durch, inshallah, die Situation der Rechtschaffenen, also die Lage der Rechtschaffenen an Yawm al-Qiyamah. Und wir erwähnen erstmal eine Ayah oder mehrere, Surah 21, Vers 101 bis 103. Gewiss diejenigen, an die von uns das Versprechen für die beste Behandlung vorausgegangen ist, sie werden von ihr ferngehalten, sie hören von ihr nicht einmal das leiseste Geräusch, und sie werden in dem, was ihre Seelen begehrt haben, ewig bleiben. Der größte Schrecken macht sie nicht traurig, und die Engel empfangen sie, und das ist euer Tag, der euch versprochen wurde. Warum haben sie Yawm al-Qiyamah aber keine Angst? In Surah 76, Vers 10: Wir fürchten ja von unserem Herrn einen Tag, der düster blicken lässt, einem Unheilvollen. So, und ein Hadith Qudsi, wo Allah sagt, bei meinem Namen, ich werde in dem Herz meiner Diener nicht zwei Sicherheiten und zwei Furchten vereinen. Keine Furcht in Dunya für Yawm al-Akhir, für Yawm al-Qiyamah, und dann Furcht in Akhira für Dunya. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel in Dunya die Akhira, die Strafe der Akhira fürchtet, dann wird er sich in der Akhira nicht fürchten. Und wenn jemand sich in der Dunya nicht fürchtet, dann wird er sich in der Akhira fürchten. Ja, ne, so. Diejenigen, die Schatten erhalten werden, wenn es keinen Schatten gibt. An diesen Tagen, es wird keinen Schatten geben, außer für den Allah subhanahu wa ta'ala einen Schatten macht. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, 7 werden Schatten bekommen, wenn es keinen Schatten gibt. Erstens ist der gerechte Herrscher. Der zweite ist der Jugendliche, der in der Anbetung Allahs aufwuchs. Der dritte ein Mann, dessen Herz in der Moschee hängt. An-Nawawi sagt, das bedeutet, sie lieben es, Jama'a in der Masjid zu beten. Und nicht das Stehen in der Masjid, dass man einfach dort rumsteht und nichts macht, sondern sie lieben das Jama'a-Gebet in der Masjid. Und Imam Nawawi, rahimullah, sagte, dass Rasulullah mit dem gerechten Herrscher startete, weil sein Nutzen jedem hilft. Und das ist ein Schalh Sahih Muslim. Danach die nächsten, die vierte. Zwei Männer, die sich für Allah liebten, trafen und trennten. Das ist die Beziehung von Musa a.s. und Harun a.s. Zum Beispiel in Surah 20, Vers 33. Damit wir, Harun, Musa, deiner häufig preisen. Zwei Diener Allahs treffen sich, um zusammen Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen. Um sich gegenseitig zu ermahnen und Allahs zu gedenken. Fünftens, ein Mann, den eine schöne Frau mit hoher Position rief, und er sagte, ich fürchte Allah. Er rief zum unehelichen Verkehr. Sechstens, ein Mann, der Sadaqa gibt mit seiner rechten, und seine linke weiß nichts davon. Und es gibt zwei Arten von Spende. Eine ist geheim, die andere ist offen. Imam Nawawi sagt, dass das Geben von Zakah öffentlich besser ist. Warum? Weil Zakah eine Säule im Islam ist und die Leute müssen daran erinnert werden. Siebtens, ein Mann, der in Verborgenheit Allah gedenkt und weint. Dieser Hadith ist in Bukhari und Muslim. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand bei dir Schulden hat, wenn du ihm mehr Zeit gibst oder ihm die Schulden erlässt, wirst du Schatten am Yawm al-Qiyamah erhalten, weil du es ihm in Dunya leicht machst, macht Allah subhanahu wa ta'ala es leicht für dich in der Akhira. Dritter Punkt, unterstützt andere und deckt ihre Bedürfnisse. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, Muslim, wer einem Gläubigen eine Erschwernis in dieser Welt abnimmt, Allah wird ihm in Yawm al-Qiyamah erleichtern. Anderer Hadith, Rasulullah s.a.w. sagte, wer die Aura eines Mu'mins bewahrt, Allah wird seine am Tage der Auferstehung bewahren. Und Aura hier bedeutet, Aura allgemein bedeutet auch, alles, was du nicht willst, dass andere das sehen. Zum Beispiel deine Sünden. Warum sollte man zum Beispiel einen Alkoholtrinker verdecken, der zu Hause bei sich Alkohol trinkt? Weil wenn er die Sünde öffentlich macht, ist es ein bisschen anders. Also wenn er zum Beispiel zu Hause Alkohol trinkt, dann ermahnst du ihn. Aber du verdeckst es sozusagen. Und warum sind die Hudud da überhaupt? Um die Leute, um die Gesellschaft zu schützen, die Hadstrafen, yani. Das ist ja das Strafsystem im Islam. Wir sind da, um die Menschen zu schützen. Surah 24, Vers 19. Diejenigen, die es lieben, dass sich das Abscheuliche unter denjenigen, die Glauben verbreitet, für sie wird es schmerzhafte Strafe geben im Diesseits und Jenseits. Allah weiß, ihr aber wisst nicht. Und manche Gelehrte sagen, das bezieht sich auf denjenigen, der spioniert und die Sünden rumerzählt. Surah 9, Vers 18. An jenem Tag werdet ihr vorgeführt, nichts von euch wird verborgen bleiben. Rasulullah s.a.w. sagte, für die Vollständigkeit des Dienstes ist das zu verlassen, was einem nichts angeht. Allah unterstützt dich, solange du deinen Bruder unterstützt. Ein anderer Hadith, Rasulullah s.a.w. sagte, wenn du deinen Bruder zum Sieg verhilfst, Allah gibt dir Sieg am Tage der Auferstehung. Und das sind Silsila Sahiha. Zum Beispiel, die Leute lästern über deinen Bruder oder über deine Schwester im Islam und du verteidigst sie oder ihn. Ja. Und Rasulullah s.a.w. sagte, hilf deinem Bruder, ob er ungerecht ist oder ob er ungerecht behandelt wird oder ungerecht ist. Und weil es eigentlich eine Jahiliya-Regel ist, fragten die Sahaba danach, denjenigen, dem Unrecht getan wird, verstehen wir. Aber denjenigen, der Unrecht tut, wie meinst du das, Jane? Und er sagte, Jane, dass man den Unrechttuenden davor bewahrt, dass er den Unrecht tut, Jane, dass man ihn davor aufhält. Und Rasulullah gab diesem Jahiliya-Regel sozusagen eine neue Bedeutung. Und so wurde sie keine Jahiliya-Regel mehr. Und die Gerechten stehen oder sitzen an Pulten aus Licht. Zur rechten Hand von Allah und beide Hände Allahs sind rechts. Sie sind gerecht in ihren Familien und in den Angelegenheiten und so weiter. Allah nimmt die Dua eines jeden an, dem Unrecht getan wurde, selbst wenn er ein Kafir ist. Deswegen ist er sehr wichtig, dass man vorsichtig im Umgang mit den Menschen ist. Viertens, Shuhada und Murabitun. Murabitun, das vom Wort Rabata, das heißt gebunden. Und Shuhada sind die Märtyrer. Allah subhanahu wa ta'ala vergibt dem Shahid alle seine Sünden beim ersten Tropfen Blut. Also ich erwähne inshallah 7 Punkte. Allah vergibt dem Shahid alle seine Sünden beim ersten Tropfen. Zweitens, er sieht seinen Platz in Jannah. Drittens, er ist bewahrt vor der Grabesstrafe. Viertens, keine Furcht am furchtsamsten Tag. Fünftens, er kriegt eine Krone auf seinen Kopf und eine Juwel darin ist mehr wert als die Dunya und was auf ihr ist. Sechstens, verheiratet mit 72 Hur al-Ain. Und siebtens, Shafa'a für 70 Familienmitglieder. Und Surah 3, Vers 140. Damit Allah diejenigen, die glauben, kennt und damit er sich von euch Blutzeugen nimmt. Yani Shuhada. Shuhada sind Segen von Allah und er wählt sie aus. Das sind ausgewählte Leute, die Shuhada. Über den Ribat sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dass er ein Tag ist besser im Ribat wie Fasten für ein Jahr. Wenn jemand darin stirbt, wird er bewahrt vor der Furcht am Tage der Auferstehung. Er bekommt Versorgung, vom Paradies, solange er im Grab ist und er kriegt Lohn bis Yawm al-Qiyamah. Sahih Jami al-Saghir. Und subhanallah, er stirbt hier sogar einen normalen Tod. Der Murabit, yani. Der Murabit, der beim Ribat verstirbt, yani, der Murabit, und er stirbt, dann kriegt er diese Sachen, diese Belohnung. Und wenn er zum Beispiel im Ribat getötet wird, dann stirbt er noch als Murabit und als Shahid. Also zwei sehr vorzügliche Tode. Oder zwei sehr vorzügliche Situationen. Taib, Rasulullah sagte, ich schwöre bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, wer verletzt wird auf Allahs Weg. Und Allah weiß, wer auf seinem Weg wer auf seinem Weg ist, gerne wegen dem Nier. Und die Wunde wird die Farbe des Blutes sein und der Geruch wird der Geruch von Moschus sein. Aber dieser Hadith ist in Bukhari. Taib. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt in einem anderen Hadith, wer auf Allahs Weg kämpft, solange wie es braucht, um ein Kamel zu melken, für den ist das Paradies sicher. Dieser Hadith ist in Tirmidhi, in Nasa'i und Abu Dawud. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die Wunden fi sabilillah werden Yawm al-Qiyamah die Farben von Safran haben und die Gerüche und den Geruch von Misk. Ob das ein Hadith war, weiß ich nicht genau. Da habe ich zumindest nicht so aufgeschrieben. Taib. Fünftens, Unterdrücken des Zorns. Rasulullah sagte, wer seinen Zorn unterdrückt, obwohl er in der Lage ist, dieses auszuführen, ruft Allah am Tage der Auferstehung vor jeden und lässt ihn von den Frauen des Paradieses auswählen, wen du willst. Hadith in Tirmidhi und Abu Dawud und Hasan. Surah 3, Vers 134. Die in Friede und Leid ausgeben und ihren Grimm, ja, einen Zorn zurückhalten und den Menschen verzeihen. Und Allah ist, liebt die Gutes tunen. Jetzt reden wir über die Vorzüge des Muadzin, inshallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, dass derjenige mit der längsten Hals, Yawm al-Qiyamah, der Muadzin sein wird. Dieser Hadith ist ein Sahih Muslim. Yani, damit sie gesehen werden. Yani, sie werden groß sein. Und Abdurrahman ibn Sa'sa'a, er war ein beduinischer Hirte. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, ich sehe, dass du Schafe, Ziegen und das beduinische Leben magst. Wenn du in der Wildnis bist und Adhan machst, hebe deine Stimme. Denn alles, was deine Stimme hört, wird für dich Yawm al-Qiyamah zeugen. Dieser Hadith ist in Bukhari. Siebtens, diejenigen, die weißes Haar im Islam bekommen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer weißes Haar im Islam wachsen lässt, für den wird das Licht sein, Yawm al-Qiyamah. Dieser Hadith ist im Tirmidhi. Yani, er wächst auf im Islam und wird auch alt im Islam. Taib, achter Punkt, und das ist auch schon der letzte Punkt, oder vorletzte. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, meine Umma wird Yawm al-Qiyamah Ghur und Jalin haben. Und die Araber pflegten das als Zeichen der Schönheit des Pferdes zu sehen. Yani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, meine Umma wird Yawm al-Qiyamah Ghur und Muhajalin haben, sozusagen. Was ist Ghur? Das ist eine helle Stelle an der Stirn eines Pferdes. Und Muhajalin sind helle Stelle an den Beinen des Pferdes. Und das sind Zeichen von Schönheit, yani. Und dieser Hadith ist in Bukhari. Und man erhält Juwelen an den Stellen des Wudu. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ging zum Friedhof und gab ihnen Salam und sagte, dass er seine Brüder vermisse. Die Sahaba sagten, wir sind doch hier. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, diejenigen, ihr seid meine Gefährten, aber meine Brüder sind diejenigen, die nach mir kommen an mich glauben werden. Und wie wird Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sie erkennen? An den Wudu-Stellen. Dieser Hadith ist in Muslim. Und dann noch der letzte Punkt. Das ist der Schafa'a, die Fürsprache. Und es gibt kleine Fürsprache, große Fürsprache. Und mit was wir uns beschäftigen jetzt, ist inshallah nur die große, die von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und yani, dass der Hisab anfangen soll, dass die Abrechnung anfangen soll. Der Hadith in Bukhari und Muslim, er ist sehr lange, zwei, drei Seiten oder so. Ich verkürze ihn. Und auf jeden Fall, die Leute werden Yawm al-Qiyamah zu Adam a.s. gehen. Und sie werden zu ihm einige Vorzüge erwähnen. Allah hat dich mit seinen Händen erschaffen. Und so weiter und so weiter. Und sagen sie, bitte mach Fürsprache bei Allah, sozusagen, damit er die Abrechnung anfangen lässt. Danach, Adam a.s. sagt, Nefsi, Nefsi, mein Selbst, mein Selbst. Und dann sagt er, geht zu dem und dem. Dann geht man zu Ibrahim a.s., zu Musa a.s., zu Nuh a.s., zu Isa a.s. und am Ende zu Mohammed a.s. und er wird dann sagen, aber die Anbiya werden alle dasselbe antworten. Die werden alle sagen, Nefsi, Nefsi, mein Selbst, ja, außer Mohammed a.s. und er wird dann sagen, ich bin für diese Arbeit geeignet oder das ist meine Arbeit. Und dann wird Mohammed a.s. wird dann Schafa'a machen, Fürsprache machen und danach wird seine Fürsprache angenommen. Für die Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala es will am Tage der Aufstehung. Taib. Na. Und es gibt auch andere Leute, die Schafa'a machen werden. Aber da es Ilmul Ghaib ist, wer das alles genau machen wird, Wallahu alam, kann man nicht so darüber reden. Aber die Schafa'a von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist bestätigt in den Ahadith. Taib, wir beenden hier inshallah. Um Allah was am besten, Wallahu a'lam, sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi, sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa hamdik, shadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.